Das hat doch der Teufel gesagt. А слово Божье говорит. Aber das Wort Gottes sagt. Господня земля і все, що наповняє її. Die Erde ist des Herrn und alles, was darinnen ist. Amen, братя. Amen, Brüder. Слава Господу. Ehre sei dem Herrn. Що сотворив наш Бог? Alles hat unser Gott geschaffen. Он создатель. Er ist der Schöpfer. Он є істинний Бог. Er ist der wahrhaftige Gott. Сатана є творець одного діла. Der Teufel ist der Schöpfer von einer Sache. Он создал грех. Er hat die Sünde geschaffen. До него греха не було. Vor ihm gab es keine Sünde. Таким образом, братя, auf diese Weise, Brüder, всякая ложь не от істини. Jegliche Lüge ist nicht von der Wahrheit. Господня земля і все, що наповняє її. Die Erde ist des Herrn und alles, was darin ist. У русскому переводі це 23 псалом, у вас там 24 і 1 стих. In der russischen Übersetzung ist das der Psalm 23 und in Deutsch Psalm 24, Vers 1. Читаємо ми з 13 глави Євреїв. Wir lesen aus Hebräer Kapitel 13. І 18 стих. Vers 18. Павел пише. Paulus schreibt. Молітесь о нас, ібо ми уверені, що маємо добру совість, тому що во всьому желаємо вести себе чесно. Betet für uns. Unser Trost ist der, dass wir ein gutes Gewissen haben und fleißigen uns, guten Wandel zu führen bei allen. Ви знаєте, я много їжджу автомобілем. Wisst ihr, ich fahre viel mit dem Auto. Особливо по Америці. Besonders in Amerika. І я везу братьям не тільки Євангеліє. Und ich bringe den Brüdern nicht nur das Evangelium. Но то, що їм нужно. Sondern das, was sie brauchen. Особливо, ви знаєте, наші люди люблять гречку. Ganz besonders lieben unsere Menschen den Buchweizen. І те, які приїжджають чи приїхали нові. Und diejenigen, die neu gekommen sind. Вони навіть не знають, як вона називається по-англійськи. Sie wissen gar nicht, wie das in Englisch heißt. І вони не знають, де її купити. Und sie wissen nicht, wo sie ihn kaufen können. І я куплю по такій ціні. Und ich kaufe das zu einem solchen Preis. Ніхто і один по Канаді Америки не купить, що я куплю. Wie es niemand in Amerika und in Canada kaufen kann zu dem Preis, wie ich kaufe. Я покупаю у мельниці. Ich kaufe das in der Mühle. І може третю частину той ціни, що люди платять. Und ich bezahle vielleicht den dritten Teil des Preises, was die Menschen bezahlen. Однажды я заехал в мельницу. Und einmal kam ich in die Mühle. І я купив 10 мішков. Und ich kaufte 10 Säcke. 9 простая, а один жареная. 9 einfachen und einen gebratenen oder gerösteten. І це дороже стоїть, кажется, $12 или что. Und das kostet ungefähr $12 mehr. І тот один виписував этот наряд, а другие два грузили. Мне und папа. Einer hat diese Ware ausgeschrieben und die anderen haben sie aufgeladen. І вместо того, щоб положити этот один мішок, вони положили два. Und anstatt einen dieser Säcke reinzutun, haben sie zwei reingetan. Когда я згружав Als ich zu Hause auslud, diese Säcke, я знаю, я купил 10 і за 10 заплатил. Und ich wusste, ich habe 10 gekauft und für 10 bezahlt. Но вижу, що там 11. Aber ich sehe, dort sind 11. І чому 11? Warum sind es 11? І із цих жарених вийшло 2 мішка. Und geröstete waren 2 Säcke voll. Через некоторое время, може, недель через 3, я снова был в этой мельнице. Nach einiger Zeit, vielleicht nach 3 Wochen, war ich wieder in dieser Mühle. И я говорю тому, хто виписував мені эту гречку. Und ich sagte zu demjenigen, der mir diesen Buchweizen aufschrieb. Говорю, когда я был здесь последний раз. Ich sagte, als ich das letzte Mal hier war. Там произошла ошибка. Ist ein Fehler geschehen. Я купил один жареный, а положили 2. Ich habe einen Sack gerösteten gekauft und man hat mir 2 reingetan. Und jetzt schreib noch einen Sack auf, aber gib ihn mir nicht und ich werde ihn bezahlen. Als ich zu meiner Frau sagte, dass es so geschehen war, da sagte sie, ну, это ж не твоя вина. Das ist doch nicht deine Schuld. Я говорю, ну, это не чесно. Aber ich sage, das ist aber nicht ehrlich. І когда я ему сказал это и заплатил за этот мешок. Und als ich ihm das gesagt hatte und für diesen Sack bezahlt hatte. Конечно, он неверующий человек. Er ist natürlich ein ungläubiger Mensch. И людям это непонятно. Und für die Menschen ist das unverständlich. Конечно, иногда Бог нам и допускает, может даже испытывает нас этим. Natürlich, manchmal lässt Gott uns so etwas zu, um uns zu prüfen. Но мы здесь читали. Aber wir haben hier gelesen. Павел говорит.